Heute Abend wieder einmal ein Science-Fiction-Hörspiel in Bayern 1. Über Science-Fiction rümpfen viele ernstzunehmende Zeitgenossen verächtlich die Nase. Sie meinen, Kunst und Literatur, also auch das Hörspiel, müsste selbstverständlich mit der sogenannten Wirklichkeit zu tun haben. Aber was ist denn unsere sogenannte Wirklichkeit, die vor aller Augen ausgebreitet liegt? Könnte nicht alles Mögliche möglich sein und dann wirklich werden? Unsere Fantasie ist stark genug, sich Mögliches auszumalen und, als wäre es wirklich, durchzuspielen. Das tut in dem nun folgenden Hörspiel Keine Spur von Leben der Physiker, Kybernetiker, Höhlenforscher und Kakteenzüchter Herbert W. Franke. Er ist ein international bekannter Science-Fiction-Herausgeber und Science-Fiction-Autor und Mitglied des deutschen PEN-Zentrums. In diesem Hörspiel führt ein Wissenschaftler, Dieter Borsche spricht ihn, die Aufzeichnung eines Forschungsunternehmens vor, stellt seine eigenen Erkenntnisse musikalisch-lyrisch artikuliert zur Diskussion. Die Situation, das Problem, der Konflikt. Drei Hinblicke auf Science Fiction. Die Situation, ein Forscherteam auf einem fernen Planetoiden. Das Problem, sind die faszinierenden Kristallfelder dort eine Ausprägung von Leben oder leblose Materie? Der Konflikt schließlich, sind die Tonbandaufzeichnungen manipuliert oder handelt es sich um verschlüsselte Äußerungen einer uns noch nicht bekannten fremdartigen Lebendigkeit? Hier also von Herbert W. Franke, Keine Spur von Leben. Regie Heiner Schmidt. Diese Geräusche, meine Damen und Herren, ein scheinbar unstrukturiertes, nicht entwirrbares Durcheinander von Toninformationen, die manchen als fremdartige Musik erscheinen mögen, andere hören die Stimmen unbekannter Lebewesen heraus oder glauben sich undurchschaubaren Formen kodifizierter Kommunikation konfrontiert, diese Geräusche wurden im Verlauf der großen Expedition des Jahres 22-16 auf Tonband aufgezeichnet. Die Älteren von Ihnen werden sich an diese Expedition noch erinnern. Es war der größte Erfolg, den die Weltraumforschung bis dahin verzeichnen konnte. Und wir brauchten diesen Erfolg, denn unsere Ausflüge ins All hatten Milliarden über Milliarden verschlungen. Wir erzwangen den Erfolg auf Biegen oder Brechen, ohne uns sonderlich viel Gedanken über die Auswirkungen zu machen. Das Erreichte schien unser Vorgehen zu rechtfertigen. Diese Stadt, in der wir leben, hell, warm, mit Frischluft versorgt, kein Mangel mehr, sogar ein gewisser Wohlstand, Früchte einer neuen, energiesparenden Technologie, das sind die für jeden von uns greifbaren Ergebnisse der Expedition von 22-16. Das Risiko, die Opfer, die die unmittelbar Beteiligten brachten, erscheinen uns heute gering angesichts des überwältigenden Erfolges. Aber ich spreche von anderen Risiken, anderen Opfern, an denen wir alle beteiligt sind. Und über deren Messbarkeit bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich habe Ihnen eben ein Tonband vorgespielt. Jenes Tonband aus dem Jahre 22-16. Und möchte Ihre Aufmerksamkeit nun auf das Produkt einiger Versuche lenken, die ich mit dem Tonband gemacht habe. Eine Art Datenverarbeitung mit dem Computer. Thank you. Moderne Lyrik, werden Sie vermutlich sagen. Eine Art lyrisches Glasperlenspiel mit technologischen Assoziationen. Wenn ich Ihnen nun verrate, dass diese Wortreihungen nicht von einem Menschen erdacht wurden, wird Ihnen der Schluss leicht fallen, dass sie etwas mit den soeben gehörten Geräuschen zu tun haben. Sie werden folgern, es handle sich um eine Übersetzung und werden mir vielleicht augenzwinkernd vorwerfen, manipuliert zu haben, indem ich dem Computer die Geräusche als Stimulanz benutzend ganz einfach mit den Reaktionen meiner Fantasie einprogrammiert hätte. Aber so einfach ist es nicht. Mein Programm hat eine andere Grundlage. Die Erkenntnisse moderner Linguistik, Formeln generativer Grammatik, adaptiver Verständigungssysteme. Die assoziative Übersetzungstechnik hat ja viele alte Rätsel gelöst, die etruskische Sprache, die Inschriften der Mayas und ähnliches mehr. Mein Problem war noch viel schwieriger. Von einer Übersetzung kann man kaum noch sprechen, eher von einer Interpretation. Mit meinem Versuch habe ich gewissermaßen reziprok den in den Geräuschen folgerichtig konzipierten Versuch nachvollzogen, eine Verständigungsbasis zu finden, eine Brücke über die Abgründe ontogenetisch verschiedener Biotypen zu schlagen. Kein bloßes Wortgeklingel, keine zufällige Aneinanderreihung technisierter Ausdrücke. Hier sind auch keine spekulativen Deutungen möglich oder nötig. Es handelt sich einwandfrei um Bezüge zu logischen Invarianten unserer Existenz. Die Reihe der Primzahlen, der pythagoreische Lehrsatz, die einsteinsche Formel über die Abhängigkeit der Masse von der Geschwindigkeit, dies alles als Legitimation für eine, ich will mich vorsichtig ausdrücken, eine Aussage, ausgesendet und empfangen auf einem Dunkelstern einer toten Welt weit außerhalb unseres Sonnensystems. Es war eine Welt aus Kristallbrocken, Metallstaub, Wildnis der Kälte und Erstarrung. Wir hatten dort 6 Stationen errichtet, Refugien des Lebens, inmitten, wie uns schien, des Todes. Das Raumschiff als Zentrale im Orbit. Sozusagen ein Musterbeispiel zweckorientierter Forschungsarbeit. Ich hatte damals die Leitung, ich war der Projektleiter dort oben. Und wenn mir heute nach so vielen Jahren Gelegenheit gegeben wird, zu Ihnen zu sprechen, meine Damen und Herren, so tue ich das nicht, um irgendjemandem Vorwürfe zu machen. Niemand von uns konnte etwas von dem ahnen, was sich aus unserem Unternehmen letztendlich ergeben würde. Vor mir liegen die Tonbandprotokolle der Ereignisse auf jener einen Station, wo die seltsamen Geräusche empfangen wurden. Sie sind in den Protokollen enthalten. Nur aus diesem Zusammenhang sind die Zwischenfälle, und damit spreche ich von den Ereignissen auf der Station, erklärbar. Und erst dieser Zusammenhang führt zum tieferen Verständnis meiner interpretatorischen Deduktionen, also dessen, was mir aus den Geräuschen der Sphärenmusik, wie sie oft genannt wurden, zu dechiffrieren gelang. Druckausgleich okay. Dann öffnen Sie die Schleusentür. Sie sind Dr. Fodis? Willkommen. Ich bin der Leiter dieser Station, Aaron Besser. Guten Tag, Dr. Besser. Das ist unser Techniker, Lothar Agnes. Cornelia Trudis. Wie war die Überfahrt? Bestens. Wollen Sie sich ein bisschen ausruhen? Haben Sie Hunger? Ich würde mir am liebsten gleich den Patienten ansehen. Damit hat es wirklich keine Eile. Es hat ja lange genug gedauert, bis man uns jemanden geschickt hat. Ich würde Sie lieber erst über alles informieren. Kommen Sie. Ich kümmere mich um die Schleuse. Bisschen eng hier, nicht? Oben im Orbit ist es etwas bequemer. Das ist ja eine richtige Wildnis da draußen. Fast ein bisschen unheimlich. Und der Feuerschein da hinten, was ist das? Ein Vulkan? Nein, nein. Der Himmelskörper hier ist tot. Seine innere Wärme ist längst aufgebraucht. Nein, nein, hier kann es gar keine Vulkane geben. Aber ich sehe doch, dass sich da was bewegt. Naja, es gibt ja schon gewisse Veränderungen. Der Boden öffnet sich, Klüfte reißen auf. Ich erkläre mir das so. Während des Erstarrungsvorgangs sind Spannungen im Gestein entstanden, die sich nach und nach ausgleichen. Sie meinen, ähnlich wie Trockenrisse am Strand? Ja. Und der Lichtschein muss irgendwie damit zusammenhängen. Vielleicht eine Art Gewitter. Blitz und Donner nah am absoluten Nullpunkt. Donner? Ja, wir haben uns ziemlich gut isoliert. Sonst hätten wir vor lauter Krach keine ruhige Minute. Dauernd gibt's diese Entladung. Warten Sie mal. Schalte mal das Außenmikrofon ein. Tja, diese nicht gerade anheimelnde Umgebung, die Arbeit unter ständigem Stress. Vielleicht hängt unser Problem damit zusammen. Was war es denn nun eigentlich? Ein Nervenzusammenbruch? Ich hatte gedacht, man würde Dr. Breyer herschicken. Sind Sie praktische Ärztin, Dr. Trudis? Ich habe unter anderem auch Psychiatrie studiert. Jedenfalls kam es nicht unerwartet. Ich habe diese Entwicklung mit Sorge betrachtet, aber was konnte ich schon dagegen tun? Was für eine Entwicklung, meinen Sie, Dr. Besser? Kurt Konstantin, unser zweiter Operateur. Kurt Konstantin. Sie kennen ihn? Wir haben zusammen... Ich kenne ihn von der Ausbildung her. Aber was ist denn nun passiert? Tja, was ist eigentlich passiert? Die ersten Anzeichen, sowas wie Halluzinationen, mit Stimmen gehört haben, sprach von seltsamen Eindrücken. Was für Eindrücken? Was weiß ich. Ich bin kein Psychiater, deswegen habe ich gleich, als ich davon hörte, einen angefordert. Aber man hat das offenbar nicht ernst genommen. Wir müssen hier eine genau umrissene Aufgabe erfüllen. Jetzt habe ich allerdings berechtigte Zweifel, ob wir überhaupt noch fertig werden. Verstehen Sie, Dr. Trudis, nur noch ein Operateur ist einsatzfähig und ein Manipulator ist kaputt. Ja, und weiter? Konstantin hat wieder einmal Stimmen gehört, als er draußen im Kristallfeld arbeitete. Er fühlte eine Art Zwang, die ihn zum Abgrund zog. Was soll ich weiter sagen? Das jedenfalls ist seine Erklärung für den Absturz. Wieso Absturz? Ist Konstantin abgestürzt? Nein, der Manipulator ist abgestürzt. Sie kennen doch diese Manipulatoren. Und was halten Sie von all dem? Was ich davon halte? Tja, Konstantin ist einfach zu sensibel. Er ist nicht der richtige Mann für die harte Arbeit da draußen. Ich kann nicht verstehen, wie er die Tests bestanden hat. Soviel mir bekannt ist, hat er die Tests sogar sehr gut bestanden. Dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich sehe ihn mir jetzt mal an. Bringen Sie hin. unser Mehrzweck haben. Konstantin, Sie kriegen Besuch. Hallo, Conny. Kurt, bleib doch sitzen. Ich bin doch nicht krank. Sag doch keiner. Dr. Besse, ich möchte mit Kurt Konstantin allein sprechen. Bitte schön. Wie Sie meinen. Danke. Conny. Dass du hier bist, Conny. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Kurt, ich mache mir Sorgen um dich. Komm, setz dich. Nein, nein. Hierher, zu mir. Ich habe gehofft, dass du kommst. Du weißt doch, dass Dr. Breyer große Stücke von mir hält. Ich habe ihm einfach klar gemacht, dass er oben auf der Zentralstation nötiger gebraucht wird als ich. Die haben uns einige Leute aus der 2 eingeliefert. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, das Haltsystem hat versagt. Schwere Erfrierungen, es ist nicht weiter gefährlich, sie wurden rechtzeitig rausgeholt. Und Dr. Breyer ist da Spezialist. Conny, Mensch, Conny. Ist ja schon gut, Kurt. Ich bin ja da. Und ich weiß noch immer nicht, was passiert ist. Magst du es mir nicht erzählen? Die meinen, ich hätte Halluzinationen. Aber du kannst mir glauben, Conny, ich bin okay und ich bilde mir nichts ein. Ich habe die Stimme gehört und ich habe die Kraft gespürt. Ich konnte einfach nichts dagegen tun und dann... Komm, du. Ich bin ja hier, um dir zu helfen. Du glaubst mir doch, Conny. Ich bin nicht verrückt. Aber natürlich nicht. Ich werde dich jetzt untersuchen. Du willst mich untersuchen? Na klar. Wofür bin ich denn Ärztin? Ja, weil du siehst doch, dass mir nichts fehlt. Und was soll ich ins Protokoll schreiben? Ich brauche Blutdruck, EKG, Grundumsatz und so weiter und so weiter. Das kann ich dir nicht ersparen. Also los, leg dich auf die Couch. Ist es so okay? Ja. So. Ja, komm, fang an. Ja, gleich. Nein, komm schon näher. Was ist denn? Komm. Störe ich, Agnes? Nein, gar nicht. Setzen Sie sich bitte. Danke. Dann nennen Sie mich doch Lothar. Ich heiße Conny. Dr. Besser hat gesagt, ich soll mich an Sie wenden. Ja, ich weiß wegen. Wir haben eine Kabine für Sie freigemacht. Ich zeige sie Ihnen nachher. Sie bleiben doch eine Weile hier. Nicht länger, als es nötig ist. So hat dieses Ereignis doch noch angenehme Aspekte. Wie meinen Sie das? Naja, ein wenig Abwechslung. Es ist doch recht einsam hier draußen. Ja, das kann ich verstehen. Oben im Orbit sind wir immerhin 20 Personen, aber hier... Hier sind wir nur zu viert. Man hat dieser Station keine besondere Bedeutung beigemessen, aber wie es scheint... Ich glaube, wir sind einem interessanten Phänomen auf der Spur. Diese Kristallfelder dort drüben, man kann sie da durchs Fenster sehen. Diese weißen Flächen im Hintergrund. Ja, was ist das? Das ist kristalline Materie. Das sind Strukturen aus äußerst feinen Nadeln. So fein, dass man die Details nur unter dem Mikroskop wahrnehmen kann. Kristalle? Ja, aber keine gewöhnlichen Kristalle. Schon die ersten Untersuchungen zeigten, dass es sich um etwas ganz Besonderes handelt. Eine Fülle neuer Erkenntnisse zum Greifen nah. Man müsste mehr Zeit dafür haben. Und Sie haben keine Zeit. Das ist es, ja. Die übliche Hetze, der übliche Stress, arbeiten nach der Uhr, keine Pause zur Besinnung, keine Gelegenheit, über all das nachzudenken. Was einem ein Glücksfall in die Hände gegeben hat. Ist kein Wunder, dass man immer nur das Vordergründige sieht, das Oberflächliche. Ja, was meinen Sie denn? Was ist das Besondere mit diesen Kristallen? Da befinden wir uns in einem fernen Winkel des Weltraums, in einem Bereich unberührter Natur. Auf einem Himmelskörper, der älter als die Erde ist, älter als unser Sonnensystem. Und statt uns den Eindrücken zu öffnen, die diese Welt für uns bietet, statt diese einmalige Gelegenheit zu nützen, die nur wenigen beschieden ist, verpflanzen wir die typisch menschlichen Schwächen und Fehler in den Weltraum, die Eroberungssucht, die Raffgier, und treiben nur noch Raubbau an uns selbst. Was haben Sie denn nun entdeckt, Lothar? Wir haben bisher nur entdeckt, was offen vor Augen liegt, die Qualität der Materie, das Äußere, das Oberflächliche. Das interessant ist aber nicht alles. Dieser Himmelskörper liegt weit außerhalb des Sonnensystems auf dem Weg zu unserem nächstliegenden Nachbargestirn Alpha Centauri und wurde nur deshalb so spät entdeckt, weil er keine Strahlung abgibt, kein Licht, nicht einmal ein Infrarot. Sein eiskaltes Gestirn. Und abgesehen von den Effekten der seit Jahrmillionen angefrorenen Kräfte befinden wir uns hier in einem Reservat von Nullpunktphänomenen. Also Supraleitfähigkeit, Bewegung ohne Reibung. Ja, Sie können sich denken, wie scharf unsere Techniker darauf sind. Allen voran Dr. Besser. Er spricht sogar von einer Revolution unserer Technik, von neuen Mitteln der Energiegewinnung. Er denkt an die Erzeugung von riesigen Magnetfeldern, an neue Formen von Transport und Verkehr. Ich habe immer angenommen, dieses Unternehmen hier hätte rein wissenschaftliche Ziele. Hat es auch. Aber, ja, es ist die alte Geschichte vom gefundenen Schatz. Der Glanz des Goldes ist Freundschaft und Moral vergessen. Wenn man mehr und immer noch mehr kriegen kann. Ja, und die Kristalle sind der Schatz, von dem Sie sprechen. Die Kristalle haben Supraleitfähigkeit. Und zwar sind sie in einer ganz besonderen Art supraleitfähig. Das Phänomen ist noch nicht restlos geklärt. Fest steht aber, dass die Kristalle diese Eigenschaft auch bei höheren Temperaturen nicht verlieren. Was denke ich mir, warum? Unsere Physiker werden das schon herausfinden. Und darum werden diese Kristallflächen mit ihren ganz ungewöhnlichen Prozessen rücksichtslos geplündert. Das ist das alte Lied. Abgeholzte Wälder, ausgerottete Tiere, die zerstörte Landschaft. Von der alten Erde ist ja auch nichts übrig geblieben. Und jetzt setzt der Mensch sein Zerstörungswerk eben anderswo fort. Ich glaube, ich verstehe Sie. Ich sehe das Problem. Aber können wir überhaupt noch anders handeln? Aber jetzt zu meinem Problem. Sie wissen, Lothar, warum ich hier bin. Kurt Konstantin hat Stimmen gehört. Er spricht von einem Zwang, der ihn zum Abgrund getrieben hat. Entweder sind es Halluzinationen, oder ich muss die Ursache für dieses Phänomen finden. Was meinen Sie dazu? Halluzinationen? Ich weiß nicht, vielleicht das wäre eine sehr menschliche Erklärung. Was wir nicht verstehen, das nennen wir Halluzinationen. Sie meinen, Konstantin hat wirkliche Stimmen gehört? Was er gehört hat, weiß ich nicht. Wir haben alle etwas gehört. Etwas Seltsames, Unbegreifliches. Dieses Gewitter draußen, das Krachen, den Donner. Ja, das Donnern, freilich. Ja, was sich lautstark bemerkbar macht, das erfährt auch allgemeine Beachtung. Aber hat man Ihnen nicht gesagt, dass es hier auch etwas anderes zu hören gibt? Anderes? Hier, dieses Tonband. Aber Sie können das alles auch jederzeit original hören, in den Phasen der Stille. Was ist das? Tja, das möchte ich gern wissen. Elektromagnetische Schwingung, das ist der übliche physikalisch-technische Terminus. Aber wenn man diese Phänomene so nennt, dann trifft das die Sache genauso wenig, als wenn man von der Sprache sagte, das seien akustische Schwingungen. Wie kommen Sie jetzt auf Sprache? Sprache, ja. Ich weiß nicht, woher das kommt und was es bedeutet. Das Phänomen ist auf die Umgebung der Kristallfelder beschränkt. Wahrscheinlich liegt dort der Ursprung. Und was soll das alles mit Kurt Konstantin zu tun haben? Vielleicht hat er auch diese Musik gehört, oder wie Sie das nennen wollen. Vielleicht hat er aber noch mehr gehört. Mehr? Den Sinn, der dahinter steckt. Aber es würde bedeuten, dass... Dass es einen Urheber dieser Schwingungen gibt, ja. Das würde es bedeuten. Wie? Sie denken an etwas Lebendiges. An Intelligenz. Naja, vergessen Sie nicht, Conny, wir befinden uns im Bereich der Nullpunktphänomene. ob man hier einen Begriff wie Leben so leichtfertig anwenden kann. Ich weiß nicht. Aber wenn es irgendetwas dergleichen ist, wäre dann der Ausdruck Intelligenz nicht angemessen? Ich hoffe, Sie verstehen mich jetzt. Ach, diese ewige Zeitnot, in der wir stecken. Wir werden eine Menge über Supraleitfähigkeit, widerstandslos fließenden Strom, superstarke Magnetfelder und dergleichen lernen. Aber vielleicht sind das alles nur Sekundäreffekte von etwas Ungeheurem, auf das wir hier durch Zufall gestoßen sind. Und wir sind dabei, wieder einmal zu zerstören, statt zu verstehen. Sie müssen Oskar Herrler sein. Und Sie, Dr. Trudis? Das war nicht schwer zu erraten. Darf ich reinkommen? Sie sind schon drin. Ich werde Sie nicht lange stören. 10 Minuten höchstens. Na, dann schießen Sie mal los. Es geht um Ihren Kollegen Konstantin. Schlimme Sache, das. Es tut mir leid. Sie machen doch dieselbe Arbeit wie er. Wie geht das eigentlich vor sich? Ich nehme an, Sie kennen die Manipulatoren. Nein. Hier die Hebel für die Fernsteuerung. Und hier haben wir den Monitor. Da sieht man dann, was los ist. Ich schalte mal ein. So. Da. So sieht der Boden aus. Da sehen Sie diese Kristalle mal ganz aus der Nähe. Das ist ja toll. So was habe ich noch nie gesehen. Hm. Das sind Formen und Farben. Na ja, das Zeug sieht recht hübsch aus. Aber was die Farben betrifft, ist bloß Umsetzung. Das Prinzip des Restlichtverstärkers. Umsetzung der Intensitäten in Farben. Die Farben sind also künstlich? Ja, man könnte es auch viel weniger dramatisch machen. Aber da ist den Computergrafikern wieder mal die Fantasie durchgegangen. Schade. Und was ist das da? Das sind Elektroden zum Abgreifen von Gehirn- und Muskelspannungen. Sie wissen, wie das funktioniert. Nein, ich bin Ärztin, keine Technikerin. Ja, diese Fernerkundungstechnik ist überall anwendbar, wo Schutzanzüge nichts mehr nutzen. Wo Menschen einfach nichts ausrichten können. Wir arbeiten mit ferngelenkten Sonden, mit aktionsfähigen Automaten, die wie Roboter aussehen. Aber sie bewegen sich nicht selbstständig. Sie werden von uns gelenkt. Von hier aus. Der Operateur sitzt an seinem Platz. So. Hier. Arme und Beine in das Hebelsystem gespannt, das alle Bewegungen des Operateurs abgreift. Die Impulse gehen über Funk zu den Automaten und die führen dann parallel alles aus, was der Operateur hier macht. Und der Monitor, da ist eine Fernsehkamera. Ja, anstatt der Augen hat der Manipulator eine Fernsehkamera, die alle Sichteindrücke überträgt. Er ist mit Mikrofonen ausgestattet, wir können also auch akustisch verfolgen, was da draußen alles geschieht. Auch die Tastempfindung wird übertragen. Wir spüren es, wenn wir einen Steinbrocken zwischen den Fingern haben, zum Beispiel. Oder ob der Boden fest ist oder brüchig. Wenn wir einen Steinbrocken zwischen den Fingern haben? So drücken wir das aus. Also, wenn man mit so einem Ding arbeitet, dann ist es fast so, als würde man sich selbst dort draußen bewegen. Was glauben Sie, wenn da plötzlich ein Felsblock ins Kippen gerät oder der Fuß durch eine Bodenplatte bricht? Da erschreckt man richtig. Obwohl man sich ja hier in Sicherheit befindet. Das ist interessant. Ich würde das auch gerne erleben. Ist es schwierig, ich meine, mit den Manipulatoren zu arbeiten? Glauben Sie, wir hätten unsere Ausbildung zum Spaß erhalten? Hat 4 Jahre gedauert, bevor man uns für den Einsatz in der Planetenforschung zuließ. Könnten Sie mir nicht einfach vorführen, wie das geht? Naja. Also, ich schalte mal ein. So, hier. Es dauert jetzt ein paar Sekunden, bis die Automatik aktiviert ist. So, sehen Sie? Das Bild bewegt sich. Jetzt setze ich mich mal rein. So. Durchs Fenster können Sie jetzt sehen, wie sich der Manipulator in Bewegung setzt. Nicht da. dort hinten links. Jetzt richte ich mich auf. Stehe vorwärts. Die groben Bewegungen steuere ich mit Arm und Bein. Die feineren durch die Aktionspotenziale. Tja, da ist eine größere Gruppe von Kristallen. Hebe das Zeug auf. Breche ein Stück herunter. Alles funktioniert ohne Verzögerung. Nach einiger Übung kann man mit den Dingen arbeiten wie an einer Drehbank. Oskar, haben Sie Stimmen gehört? Warnungen, Befehle? Haben Sie eine Kraft gespürt, die Sie beeinflussen wollte? Die Sie an Ihrer Arbeit hindern wollte? Was denken Sie sich eigentlich? Kräfte gespürt, Stimmen gehört. Glauben Sie, ich bin ein Narr wie Konstantin, der sich durch Geistererscheinungen schrecken lässt? Wissen Sie nicht, wo wir sind? Auf einem öden Brocken Metall, Eisen, Nickel, Mangan, Chrom, dazwischen etwas Gallium und Arsen. Hier gibt es kein Licht und kein Sauerstoff. Und hinter diesem Fenster herrscht eine Kälte, die jeden menschlichen Organismus innerhalb von Sekunden zum Erstarren bringt. Wir sind Milliarden Kilometer von unserer Heimat entfernt. Und wenn zufällig ein Ionenaggregat versagt, dann werden wir auch nicht mehr dahin zurück können. Empfindsame Gemüter drehen eben hier durch. Empfindsame Gemüter wie Kurt Konstantin. Aber mich lässt das alles kalt. Ich habe nichts gehört. Ich habe nichts empfunden. Lassen Sie mich in Ruhe. Das war sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Guten Morgen, Dr. Besser. Ach, guten Morgen. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Was ist das, Ravel? Debussy. Ich höre die französischen Impressionisten gern. Sie auch? Ja, aber wann habe ich schon Zeit dazu? Manche Arbeiten erledige ich am liebsten bei Musik. Es gibt so viel bürokratischen Kram fertig zu machen. Ich rate Ihnen, werden Sie nicht Stationsleiter. Ich werde Ihrem Rat folgen. Mein Beruf füllt mich zurzeit noch aus. Sind Sie vorangekommen? Ich glaube schon. Und der Eindruck? Identifikationssyndrom. Was ist das? Der kybernetische Organismus, die Einheit von Mensch und Maschine. Bei bestimmten Arten der Kopplung kommt es zu Interferenzerscheinungen. Besonders bedenklich sind Arbeiten mit mobilen Automaten. Sie folgen jedem Befehl, jeder Regung des Operateurs genau so, als wäre es der eigene Körper. Gerät der Manipulator in Gefahr, dann empfindet es der Operateur so, als sei er selbst bedroht. Aha. Und das könnte der Grund für die Erkrankung Konstantins sein? Ja. Ist er denn besonders anfällig dafür? Wie sind Sie denn drauf gekommen? Ist Ihnen nie aufgefallen, dass Ihre Mitarbeiter von den Manipulatoren sprechen, als wären Sie selbst diese Manipulatoren? Sie sagen, ich gehe hinaus, ich greife nach einem Stein, ich breche ihn in zwei Teile. Ich erinnere mich an einige Fälle, von denen an der Uni die Rede war. Man nennt das Identifikationssyndrom. Einige Male hat sowas schon zu Unfällen geführt. Ja, und uns hat es einen Manipulator gekostet. Leider lässt sich der eine durch den anderen nicht völlig ersetzen. Einige Arbeiten werden unerledigt bleiben. Kommt es denn wirklich so sehr drauf an? Kann es nicht sein, dass sich Ihre Mitarbeiter ein wenig zu sehr unter Druck gesetzt fühlen? Sie wollen sagen, ich hätte die Leute unter Druck gesetzt? Dr. Besser, kann es nicht sein, dass Sie Ihre menschlichen Verpflichtungen gegenüber Ihren technischen Interessen vernachlässigen? Hören Sie, die Leute, die hier arbeiten, haben sich freiwillig gemeldet und Sie alle wissen, dass es sich um kein Zuckerschlecken handelt. Sie sind eingehend geprüft und streng getestet worden. Ich muss voraussetzen, dass Sie Ihren Aufgaben gewachsen sind. Psychologische Tests haben ihre Grenzen. Die Testsituation ist anders als jede Realität. Ich frage mich, ob Sie Kurt Konstantin immer wieder hinausschicken mussten, nachdem er schon deutliche Stresssymptome gezeigt hat. Haben Sie eine Ahnung, Dr. Trudis, was eine solche Expedition kostet? Da stecken ziemlich viele Steuergelder dran. Die Öffentlichkeit erwartet von uns, dass wir Ergebnisse bringen. Praktische Ergebnisse, meine ich, die zur Sicherung unseres Lebensstandards beitragen. Wer hier von zweckfreier Wissenschaft spricht, ist ein weltfremder Träumer. Ich für meinen Teil werde jedenfalls dafür sorgen, dass die Möglichkeiten genutzt werden, die sich hier für uns auftun. Werden Sie noch lange bleiben? Ich werde hier bleiben, bis meine Untersuchung abgeschlossen ist. Vielleicht kann ich euch bald einen ähnlichen Fall verhindern. Schön, dass du dich auch wieder einmal an mich erinnerst. Ach Gott, was mache ich den ganzen Tag? Ich erinnere mich an dich. Wie fühlst du dich heute? Danke, ganz gut. Hey, ich kann auch nichts Bedenkliches feststellen. Körperlich bist du gesund. Ach, du meinst also doch, ich bin verrückt. Nein, du bist nicht verrückt. Es ist eine ganz natürliche Reaktion. Welche Reaktion? Hast du schon mal was von Identifikationssyndrom gehört? Ach, hast du dich aber ganz schön verrannt. Weißt du überhaupt, was das ist? Glaubst du, ich habe während des Unterrichts geschlafen? Es gehört zur Grundlage unserer Ausbildung. Und du meinst, ich weiß, dass es damit nichts zu tun hat. Warum glaubst du mir nicht, dass ich die Stimmen gehört habe? Es hat eine Kraft gegeben, die mich zum Abgrund gezogen hat. Conny, hast du kein Vertrauen zu mir? Wenn ich dir sage, es war so, kannst du mir das nicht einfach glauben? Gott, ich würde es dir gern glauben. Aber es erscheint mir einfach unmöglich. Stimmen. Hier in dieser tödlichen Einsamkeit ist. Das verstehe ich einfach nicht. Ja, ich verstehe es ja auch nicht. Ich denke die ganze Zeit darüber nach. Ich kann es mir nicht erklären. Das ist es ja, was mich so verwirrt macht. Deswegen bin ich aber noch lange nicht krank. Ja, und ich kann nicht, ohne Beweise zu haben, erklären, dass diese Stimmen Realität waren. Ich müsste es beweisen können. Gibt es da nicht irgendeine Möglichkeit? Moment. Da bringst du mich auf etwas. Pass mal auf, da muss es doch eine Aufzeichnung geben. Na, komm mal mit. Agnes ist nicht da. Und was willst du machen? Ich versuch's trotzdem. Diese Aufzeichnung muss doch existieren. Eine Aufzeichnung? Warum ist dir das nicht früher eingefallen? Wir haben es zusammen abgehört. Es war nichts drauf. Ich meine, keine Stimmen. Ja, aber was willst du dann damit? Ja, die Stimmen müssen aber drauf sein. Verstehst du, Conny? Ich habe sie mir nicht eingebildet. Ich habe sie wirklich gehört. Sie waren in meinem Lautsprecher und also müssen sie auch auf meinem Kontrollband sein. Ja, und... Verstehst du, es muss zwei Bänder geben. Wenn die Stimmen von außen gekommen sind, dann sind sie nur auf meinem Band, nicht aber auf dem der Zentrale. Aber das werden wir jetzt gleich hören. Einsamkeit und Weite, Landschaft naturbelassen, rein und unangetastet, der Boden unter deinen Füßen, der Teppich aus Kristall. Weißt du, wo du bist? Weißt du, was du tust? Jeder Schritt ein Akt der Zerstörung. Jeder Handgriff ein Sakrileg. Bist du blind? Bist du taub? Diese Kristalle sind nicht tot. Sie leben, sie fühlen und denken, Sie wird erlebt. Ströme an der Oberfläche von Kristall, Gitterschwingungen und Resonanzen, Metabolismus bei absolut Null. Wechselbeziehungen, Kommunikation. Auch hier ist Leben. Auch hier gibt es Hoffnung und Leid. Was Myriaden von Jahren entstehen müssen. Ein Atemzug von dir vernichtet es. Der Mensch trägt das Verderben in sich. Der Mensch sät Unheil, wohin er kommt. Der Mensch ist der Inbegriff des Bösen. Geh nicht weiter. Kehre um. Verlasse diese Strecke des Friedens. Zieh dich in deine eigene, zerstörte Welt zurück. Sonst wird dich die Strafe treffen. Sonst wird dich der Fluch beeilen. Sonst wirst du verurteilt werden. Man wird dich richten. Du wirst sterben. Das ist also die Stimme. Ich hätte es nie geglaubt. Ich verstehe das nicht. Aber ich habe recht gehabt. Ich habe es mir nicht eingebildet. Keiner kann mich jetzt noch für verrückt erklären. Gott, ich freue mich. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht um dich. Schon gut, Conny, ich verstehe dich ja. Das klang ja auch unglaublich. Aber was steckt dahinter? Im Moment ist mir das gleichgültig. Kannst du dir vorstellen, was mir in den letzten Tagen durch den Kopf gegangen ist? Niemand hat mir geglaubt, nicht einmal du. Erstmal habe ich schon an mir selbst gezweifelt. Ganz schön deprimierend. Aber jetzt kann mich niemand mehr für einen überempfindlichen Träumer halten, der den Anforderungen der Arbeit im Weltraum nicht gewachsen ist. Also ehrlich, es muss eine Erklärung geben. Ich kann das nie begreipen. Jetzt geht es euch genau. Ich kann an ein Gespenster zu glauben. Haben Sie die Bemerkung? Ja. Wirklich? Und es muss dafür eine Erklärung geben. Es ist doch wohl so, dass wir uns bei Kurt entschuldigen müssen. Ja, Agnus hat recht. Wir wissen nicht, welcher Natur dieses Phänomen ist. Ich muss aber hinzufügen, an Geister glaube ich auch nicht. Vielleicht kann Kurt uns weiterhelfen. Du hast doch sicher drüber nachgedacht. Ihr habt gehört, wie es war. Mehr weiß ich nicht. Vielleicht sollte man vom Sinn ausgehen, der in den Worten steckt. Ich glaube, es sind Warnungen oder Drohungen. Jemand will unsere Arbeit behindern. Wer sollte daran interessiert sein? Wer? Immerhin geht es um eine große Entdeckung. Wenn es uns gelingt, genügend von dem Kristallmaterial einzusammeln, ohne dass es seine besonderen Eigenschaften verliert, der Wert ist gar nicht durch Geld auszudrücken. Sabotage? Im Umkreis von einigen Milliarden Kilometern gibt es niemanden, der uns den Erfolg neidet. Bist du so sicher? Vielleicht gibt es jemanden unter uns, der diesen Erfolg mit allen Mitteln verhindern will. Verstehe ich nicht. Warum sollte es jemand vorhaben? Wir sind zwar ziemlich weit von der Erde weg, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es dort konkurrierende Machtblöcke gibt. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine unserer Expeditionen sabotiert werden soll. Ach, das grenzt doch an Verfolgungswahn. Aber angenommen, diese Stimmen stammen von einem Spion. Wie sollte das vor sich gehen? Rein technisch. Rein technisch, Agnus? Das müssen Sie ja am besten wissen. Es ist technisch gar nicht möglich. Wenn wir so etwas wie einen Störsender annehmen wollten, wobei die Frage offen bleibt, auf welche Weise jemand einen Störsender heimlich hierher transportieren und installieren könnte, dann müsste man ihn mit allen Empfängern empfangen können. Und offensichtlich war das nicht der Fall. Dann sind wir genauso gescheit wie vorher. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, dass man vom Sinn ausgehen sollte, der in den Worten steckt. Da war doch von Lebensstrukturen die Rede, wenn ich es richtig verstanden habe. Sogar von Intelligenz. Könnte es sich nicht um eine Art Botschaft dieser Lebensformen handeln? Ach, da sind wir wieder bei den Gespenstern. Das scheint doch völlig unsinnig, Leben anzunehmen. Nee. Kein Licht, keine Wärme, kein auch Kohlen. Was wir außerdem, wir würden sich mit uns sicher nicht auf Deutsch unterhalten. Rein technisch. Ich denke, so leicht darf man sich die Sache nicht machen. Ich glaube, wir betrachten das alles aus einer viel zu beschränkten Sicht. Nur weil wir selbst Licht und Wärme brauchen. Und der Kohlenstoff. Warum sollte es nicht eine Art Leben geben, das auf einem anderen Chemismus beruht? Auf Eisen und Nickel zum Beispiel. Aber einige Voraussetzungen müssen doch erfüllt sein. Ohne Energieumsatz gibt es kein Leben. Und hier gibt es nun einmal keine wärmende Sonne, die diese notwendige Energie spendet. Das ist eben unser beschränktes Denken. Energie gibt es auch hier, wenn auch in viel geringerem Maße als auf der Erde. Aber mehr Energie ist ja gar nicht nötig. Denk doch mal an die Nullpunktphänomene. Bewegung ohne Reibung, Strom ohne Widerstand. Unter solchen Verhältnissen sind komplizierteste Umsetzungen möglich, fast ohne Energie. Warum sollte es nicht zu Aggregationen kommen, zu Rückkopplungen, zur Anpassung an diese scheinbar so lebensfeindliche Welt? Winzige Staubteilchen, die ihre Orientierung im Raum ändern. Störstellen im Atomgitter als Speicherzentren für Informationen. Der Tunneleffekt als Anstoß für Wachstum. Wir wissen doch längst, dass alle solche Erscheinungen zwangsläufig zu immer beständigeren Systemen führen müssen. Und wenn der Prozess einmal in Gang gekommen ist, Zeit stand ja wirklich genug zur Verfügung. Unser irdisches Zeitmaß gilt hier nicht. Unsere Hast. Jahrmillionen müssen wir denken. Winzige Kristalle wachsen, Atome wechseln ihre Plätze, Ströme laufen an den Kanten der Kristalle entlang. Und was ist das Resultat? Warum nicht fühlen, empfinden, eine Art Intelligenz? Und diese fühlenden, intelligenten Wesen sprechen Deutsch zu uns. Also Herrle hat ganz recht. Wir sollten uns wirklich nicht in solche Hirngespinste verwandeln. Wir müssen auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Was haben wir denn schon an Tatsachen? Das Tonband. Die Stimmen, die darauf zu hören sind. Ja, eben. Die Stimmen, die zu hören sind. Da gibt's übrigens einen Punkt, den wir übersehen haben. Und da wäre? Oskar, Sie haben doch gesagt, dass Sie die Stimmen nicht gehört haben. Ich glaube Ihnen das nicht. Weil Sie so unausgeglichen und gereizt reagiert haben. Was wollen Sie damit sagen, Dr. Trudis? Sie müssen die Stimmen auch gehört haben. Warum geben Sie es nicht zu? Ich habe die Stimmen nicht gehört. Ich habe keine Stimmen gehört. Kein Grund zur Aufregung, Kollegen. Das können wir leicht feststellen. Es muss doch auch Tonbanddokumentationen von Ihrer Arbeit geben, Herr. Hören wir uns das Band daran? Haben Sie das Band, Herr? Es gibt kein Band. Es gab überhaupt keinen Grund, etwas zu dokumentieren. Einfach deshalb, weil nichts Besonderes passiert ist. Lasst mich zufrieden, mein Gott. Sie wissen doch, Herr, dass es da Vorschriften gibt. Wir haben Konstantins Band abgehört, die Stimmen waren da, er hat die Wahrheit gesagt. Jetzt sind Sie es, dem wir misstrauen müssen, wenn Sie sich so verhalten. Was soll das heißen? Was meinen Sie damit? Ich meine, dass Sie uns eine Erklärung schuldig sind. Gut. Es gibt tatsächlich eine Erklärung, die ihr alle übersehen habt. Schön, wenn ihr darauf besteht. Kommt euch das nicht verdächtig vor, dass plötzlich Stimmen zu hören sind? Zuerst nichts, und dann sind sie plötzlich da. Wie hingezaubert. Was willst du damit sagen? Dass hier manipuliert wurde. Ihr habt das Band gefälscht. Meint ihr, ich hätte nicht bemerkt, dass ihr unter einer Decke steckt? Ich weiß nicht warum. Aber ihr habt von Anfang an vorgehabt, mich hereinzulegen. Was ist einfacher, als eine Stimme zu verfremden, aufs Band zu kopieren? Also, Oskar, Sie reagieren jetzt. Gibt es daran, Beweise? Bitte, was ist einfacher? Wahnsinnig, das lasse ich mir nicht gefallen. Was soll denn das? Was soll denn das? Das hat doch keinen Sinn. Aggressionen in dieser Situation. Naja, also gruppendynamisch ist es verständlich. Also nochmal. Gibt es Beweise für diese Behauptung? Fragt doch die beiden. Sie waren von Anfang an gegen mich. Stimmt das? Natürlich nicht. Ich hab alles erfunden. Wollt ihr leugnen, dass ihr euch von früher kennt? Ursprünglich sollte Dr. Breyer kommen, aber Dr. Trudis hat ihn überredet. Darum kam sie und nicht der Doktor. Stimmt das, Dr. Trudis? Ja, nein. Also, es stimmt, ich kenne Kurt Konstantin von früher, das habe ich Ihnen auch schon gesagt. Und ich habe Dr. Breyer gebeten, mich hierher zu schicken, weil ich mir Sorgen um Kurt gemacht habe. Und da haben Sie einfach diesen... Nichts haben wir. Die Manipulation des Bandes ist eine Unterstellung. Aber niemand unterstellt etwas ohne ein Motiv. Eine unglaubliche Situation, in die wir da geraten sind. Des gegenseitigen Beschuldigungen, diese Intrigen. Aber ich werde dafür sorgen, dass alles wieder in Ordnung kommt. Ihre Aufgabe, Dr. Trudis, ist jetzt ja wohl erledigt. Ich nehme an, dass Sie heute noch auf die Basis zurückkehren. Was, Sie glauben also wirklich, Dr. Besser, dass Herla recht hat? Sie waren leider nicht restlos offen zu mir, Dr. Trudis. Der Verdacht liegt also nahe. Dann ist meine Aufgabe noch nicht beendet. Denn dann wären es ja doch Halluzinationen gewesen, unter denen Kurt gelitten hat. Im Übrigen, Dr. Besser, Sie haben nicht zu bestimmen, wann mein Aufenthalt hier beendet ist. Wenn Ihnen das nicht passt, dann wenden Sie sich bitte an Dr. Breyer. Vorläufig bleibe ich jedenfalls hier und ich werde alles tun, um diese verwirrende Angelegenheit zu lösen. Hallo, Lothar. Nett, dass Sie mich besuchen, Conny. Sie sind also nicht böse. Sie halten es so richtig, dass ich geblieben bin? Was sollte ich dagegen haben? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja. Wissen Sie, ich suche die Mikrofilme mit den Personalakten. Die sind hier in diesem Schrank. Aber ich bin nicht befugt, so heißt das ja wohl, sie herauszugeben. Was wollen Sie denn damit? Ich wollte mich ein wenig mit der Psyche der Besatzung beschäftigen. Gerade nach der Diskussion gestern, ich meine, es sind ja so einige Spannungen deutlich geworden. Ich wollte dem nachgehen. Warum? Weil hier vielleicht der Schlüssel zur Lösung des Rätsels liegt. Das ist eine ziemlich gewagte Hypothese. Sie machen nichts falsch, Lothar. Ich bin zum Recherchieren befugt. Sie können sich jederzeit bei Dr. Breyer vergewissern. Ich werde tatsächlich anfragen. Sie verstehen, Conny. Soll ich es gleich machen? Na, so eilig ist es nicht. Agnes, Sie sind doch der Älteste auf der Station. Sie haben also die größte Erfahrung. Der Älteste, ja, damit haben Sie recht. Ja, das mit der Erfahrung stimmt auch. Ich meine, ich merke das. Sie haben über die Dinge nachgedacht, von denen die anderen keine Ahnung haben. Bei der Diskussion haben Sie eine sehr interessante Meinung vertreten. Glauben Sie wirklich an die Existenz von Nullpunktwesen? An Lebewesen, an Intelligenzen in dieser Wüste aus Metallbrocken und Staub? Und meinen Sie wirklich, dass diese Wesen oder diese Lebensformen uns warnen wollen? Ich glaube, dass es in der Natur viel mehr Phänomene gibt, als wir Menschen überblicken können. Im Bereich der Nullpunktenergie könnten sich durchaus Strukturen entfalten, die auch fähig sind zu denken und zu handeln. Ich weiß, diese Möglichkeit wurde wissenschaftlich widerlegt, aber was wurde nicht schon alles wissenschaftlich widerlegt, das sich dann später doch als möglich herausgestellt hat? Ja, als wirklich existent. Und die Stimmen. Verständigung zwischen zwei absolut verschiedenen Lebensformen. Ich weiß nicht, aber vielleicht gibt es auch hier etwas, das wir nicht kennen. Also Herla meinte, dass wir bei den Tatsachen bleiben sollten. Und ich finde, er hat recht. Eine Tatsache ist zum Beispiel, dass die Tonbandaufnahmen, die draußen mit den Mikrofonen der Manipulatoren gemacht wurden, keine Stimmen drauf hatten. Und ich setze aber voraus, dass die Stimmen im Lautsprecher der akustischen Kontrolle beim Arbeitsplatz wirklich zu hören waren. Denn ich meine, ich weiß ja natürlich selbst am besten, dass Kurt und ich, dass wir nichts manipuliert haben. Das lässt eigentlich nur eine andere Erklärung zu. Irgendjemand aus der Station. Ach so. Ach, deshalb brauchen Sie die Personaldaten. Ja. Ich weiß nicht. An wen denken Sie? An Herla? Ja, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Es muss ja einen Grund dafür geben, dass er so nervös ist. Ob das was mit den Stimmen zu tun hat oder... Vielleicht weiß er etwas, was wir nicht wissen. Ach so. Herla. Nein, also das glaube ich nicht. Er steckt zwar irgendwie mit drin, scheint mir, aber er ist offensichtlich der Sache nicht gewachsen. Ich habe alle Symptome von Stress bei ihm festgestellt. Gerade deshalb kommt er als Initiator nicht in Frage. Ja, wer sonst? Konstantin, schließen Sie sicher aus. Ja, dazu kenne ich ihn so gut. Und wie steht's mit mir? Haben Sie mich nicht im Verdacht? Haben Sie denn was mit der Sache zu tun? So viel wie Sie. Ich möchte auch wissen, was dahinter steckt. Dann bleibt nur noch Dr. Besser. Dr. Besser? Was wissen Sie über ihn, Agnus? Dr. Besser, ja. Ich weiß nicht richtig. Hab mit ihm nie so etwas wie eine nähere Beziehung. Er ist ein perfekter Technokrat. Er kennt nichts anderes als Technik. Wenn es um eine Entdeckung geht, geht Dr. Besser über Leichen. Und? Konnte das mit den Stimmen zusammenhängen? Ich weiß wirklich nicht. Ich könnte höchstens... Was? Fantasieren, Conny. Ja, tun Sie es, Agnus. Er kommt aus der Industrie. Die reine Wissenschaft bedeutet ihm eigentlich wenig. Ihm geht es um Anwendungen. Und Sie wissen, Conny, wie lange es dauert, bevor die Weltraumbehörde Ergebnisse bekannt gibt. Stellen Sie sich einmal vor, Dr. Besser hat eine Entdeckung in der Hand, die ihm eine einzigartige Position in der Geschichte des technischen Fortschritts sichern würde. Bevor er das anderen überlässt, könnte es nicht sein, dass er deshalb auf irgendeine wahnwitzige Idee kommt, irgendwas tut. Dr. Besser als Urheber der Stimmen. Ja, möglich wär's. Aber was hätte er davon? Ich meine, was würde ihm das schon bei der Verwirklichung seiner Pläne helfen? Vorausgesetzt, sie hätten recht. Nein, ich glaube, ich habe mich da verrannt. Das gibt keinen Sinn. Agnus, Sie könnten mir noch auf eine andere Weise helfen. Wie? Ich würde selbst gern mal hinausgehen. Hinausgehen? Ja. Ich meine, alle haben mir... Ich denke, wenn man hinausgeht, identifiziert man sich doch mit dem Manipulator, oder? Ja, man hat tatsächlich das Gefühl, selber draußen zu sein, mit allem, was dazugehört. Man braucht keine Angst zu haben. Ich habe keine Angst, Agnus. Ich glaube, es würde mir weiterhelfen. Ist es eigentlich schwierig, die Manipulatoren zu bedienen? Wenn man all die vielen Werkzeuge gezielt einsetzen will, dann ist es schwierig. Aber für einen Ausflug, um einen Eindruck zu kriegen, da brauchen Sie im Prinzip nur Ihre Beine. Das heißt also, die Beinmanipulationsdinger. Ein bisschen Übung mit dem Hebelwerk, das ist alles. Kurt würde mich da einweisen. Sie hätten also nichts dagegen, Agnus. Ich kann es Ihnen weder erlauben noch verbieten, Conny. Wenn Sie keine Angst haben... Nein, ich habe nichts dagegen. Ja, ich würde es schon sagen, dass es verständlich war. Also aus meiner Sicht jedenfalls. Entschuldigt, bitte. Warum ist das so? Es ist etwas später geworden. Warum ist das so? Ja, es war ein ungeheurer Vorwurf, möchte ich nur sagen. Aber, ja, aber der ist ja ausgeräumt. Der ist doch jetzt ausgeräumt. Jetzt, ja. Jetzt sind wir vollzählig. Ich danke Ihnen, dass Sie nochmal gekommen sind. Worum geht es jetzt, Dr. Doris? Ich habe ein ganz interessantes Experiment gemacht und ich möchte Ihnen das Ergebnis jetzt vorführen. Bitte kurz, schaltest du mal ein? Ja, Moment. Das ist mein erster Versuch, hinauszugehen. Jetzt bin ich in eine Staubschicht geraten. Ich sink ein, Sie kennen das ja. Die Sicht wird jetzt schlecht. Ich habe das kommentiert. Das Boden ist fest. Die Sicht ist gut. Jetzt habe ich vor mir die blendend weiße Fläche eines von unseren Kristallfeldern. Ein paar Mal verläuft quer zu meinem Weg eine Spur. Da muss schon jemand gegangen sein. Kurt oder Herla. Ich meine natürlich die Manipulatoren von Kurt oder Herla. Eigentlich geht's auch gut. Es sind keine Schwierigkeiten. Es ist schön hier. Sehr schön. Und ganz feine Gebilde aus, ja, ähnlich wie Schnee, lockerer, graziler, fast sieht es wie eine Wiese aus. An einigen Stellen sind so winzige Gewächsgebäude, die ragen drüber raus. Ganz feine, verästelte, blinkende Gebilde, wie Nadeln. Und zwischendurch hauchdünne Schleiernetze wie kristalline Spinnweben. Vor mir bewegt sich was. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht sind es nur die Reflexe von meiner Infrarotlampe. Nein, es bewegt sich wirklich. In der Mitte des Strahlenkegels ist ein leichtes Wirbeln, ist ein Zusammensinken. Ja, wahrscheinlich ist es der Lichtschein, der die Bewegung ausgelöst hat. Jetzt bin ich mittendrin im Kristallfeld. Noch ein paar Dutzend Meter. Und dann ist wieder nur dunkler Boden. Die Landschaft wird jetzt zerklüfteter. Dahinter sehe ich Hügel und einige steile Erhebungen. Warum bist du gekommen? Warum dringst du hier ein? Warum ignorierst du meine Warnung? Warum missachtest du meinen Befehl? Du ziehst eine Spur des Verderbens hinter dir her. Warum störst du den Frieden hier? Warum wendest du dich gegen die Natur? Wer den Tod sät, wird den Tod ernten. Geh weiter. Geradeaus. Ich will nicht. Geh geradeaus weiter. Geh weiter, nicht stehen bleiben. Aber da vorne ist der Abgrund. Ich kann mich nicht wehren. Das ist die Strafe, die du verdienst. Du bist verurteilt. Du wirst gerichtet. Es wird deine letzte... Der Abgrund, der Befehl zur Selbstvernichtung. Und was haben Sie dagegen getan, Dr. Trudis? Wir hatten eine Sicherung eingebaut. Eine tote Mannschaltung. Ich habe die ganze Zeit über zwei Hebel aneinander gedrückt gegen die Kraft einer Feder. Und als ich die Herrschaft über mich verlor, ließ ich los und die Hebel sind auseinandergeschnellt. Und haben die Apparatur ausgeschaltet. Deswegen ist mir nichts passiert. Aber diese Stimme? Sie haben sie also auch gehört. Aber warum sind Sie diesem unsinnigen Befehl gefolgt? Wir haben es auf dem Bildschirm gesehen. Sie gingen auf den Abgrund zu. Sie waren schon ganz nah davon. Ich weiß es nicht. Es war eine Kraft, die einfach stärker war als mein Wille. Ja, es war so. Nein, es war nicht so, dass ich die Herrschaft über den Automaten verloren hätte oder schwächer geworden wäre. Der Automat machte sich plötzlich selbstständig. Er war es, der auf den Abgrund zugegangen ist. Unglaublich. Aber wir wissen immer noch nicht, warum Sie uns hier... Gedulden Sie sich bitte noch einen kleinen Augenblick. Es ist ein einfaches Experiment. Eigentlich war es ja Oskar Herrler, der mich überhaupt draufgebracht hat. Herrler hatte mal erwähnt, die elektronische Verfremdung von Stimmen. Denn die Frage, die sich stellt, ist ja, waren es nun synthetische Stimmen oder... Was ja einfacher wäre, war seine modulierte menschliche Stimme. Es gibt ja einige technische Kunstgriffe, um die Modulation wieder unkenntlich zu machen. Und genau das wollen wir jetzt versuchen. Hier ist die Stille. Warum bist du gekommen? Warum dringst du hier ein? Warum ignorierst du meine Warnung? Warum missachtest du meinen Befehl? Du ziehst eine Spur des Verderbens hinter dir her. Warum störst du den Frieden hier? Warum wendest du dich gegen die Natur? Wer den Tod sät, wird den Tod ernten. Geh weiter. Geradeaus. Ich will nicht. Geh geradeaus weiter. Geh weiter. Nicht stehen bleiben. Aber da vorne ist der Abgrund. Ich kann mich nicht wehren. Das ist die Strafe, die du verdienst. Du bist verurteilt. Du wirst gerichtet. Es wird deine letzte... Das waren doch Sie, Agnus. Warum haben Sie das getan, Lothar? Agnus, das ist verrückt. Verrückt. Sie haben also die Stimmen auch gehört, Oskar. Sie haben es bloß nicht zugeben wollen. Wie Sie wissen, habe ich mich mit den Personaldaten von Ihnen allen beschäftigt. Dabei ist nichts Weltbewegendes herausgekommen, das hatte ich auch nicht erwartet. Denn alle Expeditionsteilnehmer wurden strengen Tests unterworfen. Trotzdem habe ich einiges gefunden. Bei Oskar Herrler zum Beispiel habe ich einen stark entwickelten Ehrgeiz festgestellt. Er gibt sich robust und selbstsicher und er wäre sehr irritiert, wenn man ihn nicht genauso einschätzen würde. Als er die Stimmen hörte, genau wie der von ihm so sehr verachtete Kurz, da war es um seine Fassung geschehen. Er hätte es um keinen Preis zugegeben. Das leuchtet ein. Aber Agnus... Was um aller Welt hat ihn zu diesen Anschlägen auf seine Kollegen bewogen? Nicht auf seine Kollegen, Dr. Besser. Nein, es war Sabotage an Sachen, nicht an Menschen. Ich meine, natürlich, wir wissen alle, wie sehr sich Operateure mit den von ihnen gesteuerten Automaten identifizieren. So hat er Kurt und Herrler ganz schön durcheinander gebracht. Mich übrigens auch. Und trotzdem müssen wir das auseinanderhalten. Es war eine Maschine, ein Automat, kein Mensch, den er in den Abgrund gesteuert hat. Aber wie hat er das fertiggebracht? Agnus ist Techniker und kennt sich bestens mit Automaten aus. Es ist kein Kunststück für ihn, eine Stimme in die Lautsprecher einzuspielen. Und der zwanghafte Weg zum Abgrund? Nichts leichter als das. Er hat sich in die Steuerleitung eingeschaltet und konnte von seinem Arbeitsplatz aus die Kontrolle über den Manipulator übernehmen. Ja, das wäre das Wie. Das haben Sie uns klar gemacht, Dr. Todes. Aber das Warum? Das fehlt noch. Warum? Das ist schon schwerer zu beantworten. In den Akten habe ich nur wenig gefunden, was mir weitergeholfen hätte. Eigentlich hört sich's ganz harmlos an. Agnus hat sich schon auf der Erde für die Erhaltung der Natur engagiert. Er beteiligte sich an einigen Aktionen gegen das Abholzen von Wäldern, für den Schutz seiner Landschaft, gegen Bebauung und so weiter. Manchmal soll sein Einsatz etwas übertrieben gewesen sein. Aber er hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Es gab also keinen Grund, ihn von einer Expedition auszuschließen. Ja, und? Dazu kommt aber die Besonderheit dieser Situation hier. Lange Zeit in dieser beengten Umgebung zu sein, zu arbeiten, zu leben, weit weg von zu Hause. Und dazu dann die Gefahr, die wir alle zu verdrängen versuchen. Die insgeheime Furcht, am Ende doch nicht zurückzukehren. Das alles muss zu Stress führen. Muss das Gleichgewicht jedes Einzelnen und des ganzen Teams stören. Niemand kann voraussagen, wer diesen Einflüssen widersteht und wer nicht. Agnus hat ihn nicht widerstanden. Das kann man vielleicht sogar verstehen. Agnus, was sagen Sie dazu? Diese wundervollen Gebilde in dieser unberührten Landschaft. Ja. Diese wundervoll feinen, kunstvollen, schönen. Ich bin überzeugt, dass es keine leblosen Kristalle sind. Es sind Lebensstrukturen und wir zerstören sie mit unserem Wissenschaftsgestampfe. Jeder Schritt zerstört Leben. Das kann man nicht zulassen. Das darf ich nicht zulassen. Das darf ich... Ich kann es nicht zulassen. Einer muss das doch. Bitte, einer... Das, meine Damen und Herren, waren also die Protokolle der Station, soweit sie die sogenannten Zwischenfälle betreffen. Zwischenfälle, die übrigens ohne schwererwiegende Folgen geblieben sind. Die beiden Operateure Herla und Konstantin haben sich rasch erholt und konnten ihre Arbeit fortsetzen. Agnus war nicht mehr einsatzfähig. Er wurde ins Raumschiff im Orbit gebracht und dort behandelt. Nach einigen Jahren in einer Heilanstalt wurde er zur Erde zurückgeschickt. Soviel ich weiß, lebt er noch, wahrscheinlich in einem idyllischen Häuschen mit Garten und schöner Aussicht. Wenn ich ehrlich sein will, muss ich gestehen, dass nicht diese Menschen und ihre Einzelschicksale mich bewogen haben, die ganze Geschichte noch einmal aufzugreifen. Es waren die Geräusche, die seltsam zwingenden, musikähnlichen Effekte, die ich nicht vergessen konnte. Man hat sie damals nicht weiter beachtet. Das ist auch verständlich, die Erfolge der Expedition, die die große technische Umwälzung brachten. Da waren die Zwischenfälle und die Anlasserscheinungen am Rande. Sie gingen unter in der allgemeinen Euphorie. Aber für mich blieben blieb diese Musik all die Jahre hindurch etwas herausfordernd Unerklärliches, das mir keine Ruhe ließ. Und jetzt, da mir die Über- oder besser gesagt Umsetzung dieses Phänomens gelungen ist, sehe ich die Ereignisse auf der Station in einem ganz anderen Licht. Vielleicht war Lothar Agnus der einzig vernünftige Teilnehmer der Expedition, der einzige, der mehr sah und fühlte als das, was Videokameras und Sensoren aufnahmen. Vielleicht nahm er als einziger wahr, was sonst keiner aus dem Team bemerkte, diese unvergleichbare Lebensform der Kristalle, dieses überraschende, geheimnisvolle Wunder der schöpferischen Natur. Mein Pathos an dieser Stelle mag Ihnen seltsam vorkommen, schwärmerisch oder sogar ein bisschen verschoben, selbst wenn Sie nicht wissen sollten, dass von diesem Naturwunder nichts übrig geblieben ist. Es waren ja nur 4 oder 5 Kristallfelder. Jedes nur ein paar Quadratmeter groß. Man hat Bagger eingesetzt und die Kristalle sozusagen geerntet. Sie wurden auf die Erde verfrachtet und an verschiedene Labors verteilt und so weiter. Fotodokumentationen, Analysen chemischer und physikalischer Eigenschaften. Dann hat man alles pulverisiert und eingeschmolzen. Sicher, die Verwendung der so gewonnenen Substanzen als Katalysatoren hat unsere Technologie revolutioniert. Eine Fülle neuer Impulse und Verfahren, der Aufschwung unserer Industrie und in der Folge die Sicherung unseres Wohlstands, ja des Fortschritts. All das ist nicht vorstellbar ohne jene Kristalle und die aus ihnen aufgebauten Strukturen. Und trotzdem, oder gerade deshalb, muss ich immer wieder an die Worte von Lothar Agnus denken. Jeder Schritt zerstört Leben. Ich habe viel Zeit damit verbracht, Leben zu bewahren, als ich versuchte, die verschlüsselten Stimmen einer scheinbar toten Welt zu uns sprechen zu lassen. Mein Pathos, das Sie vielleicht belächelten, als ich von der Lebensform der Kristalle als Wunder der schöpferischen Natur sprach, war mit Trauer vermischt. Ist es ein Trost, wenn ich sage, dass es schließlich doch gelungen ist, die Botschaft zu verstehen? Wenn auch zu spät. Von der jetzt dem Unbegreiflichen, Das war in einer Ursendung des Bayerischen Rundfunks Keine Spur von Leben von Herbert W. Franke. Unter der Regie von Heiner Schmidt war Dieter Borsche, der Professor Coburg, das Team auf dem Planetoiden, Dr. Aaron Besser, Klaus Barner, Lothar Agnus, Ernst Jacobi, Oskar Herrler und Kurt Konstantin waren Peter Heusch und Felix von Manteuffel. Dr. Cornelia Trudis wurde von Ilona Grübel gesprochen. Außerdem wirkten mit Gerd Silberbauer, Regine Hacketal und Heiner Lauterbach. Regieassistenz Alexander Malachowski. Schnitt Angela Berndt. Ton Heine Sommerfeld.